Der islamische Staat, eine Gabe von Allah, Abu Bakr Baghdadi, wir alle schwören ihm, den Treuer zu dem Staat, Daulatna Mansura. Der islamische Staat, eine Gabe von Allah, Abu Bakr Baghdadi, wir alle schwören ihm, den Treuer zu dem Staat, Daulatna Mansura. Sie kämpfen für den Sieg, zwingen alle in die Knie, mit Hauen und Bekissi, Daulatna Mansura. Islamische Staat, eine Gabe von Allah, Abu Bakr Baghdadi, wir alle schwören ihm, den Treuer zu dem Staat, Daulatna Mansura. Muslime seid ihr so weit, nach hunderten Jahren Leid, werdet ihr befreit, Daulatna Mansura. O ihr Kuffar, euer Albtraum wurde wahr, die Khilafa ist jetzt da, Daulatna Mansura. Der islamische Staat, eine Gabe von Allah, Abu Bakr Baghdadi, wir alle schwören ihm, den Treuer zu dem Staat, Daulatna Mansura. Mujahidin aus aller Welt, nicht was uns noch aufhält, wir kämpfen für Allah, Daulatna Mansura. Ihr schreit um Hilfe in Not, hingegen wünschen wir uns den Tod, mit einem Knopf geht alles hoch, Daulatna Mansura. Der islamische Staat, eine Gabe von Allah, Abu Bakr Baghdadi, wir alle schwören ihm, den Treuer zu dem Staat, Daulatna Mansura. Wir ziehen in Schlachtfeld gegen Kuffar und Murtadin, Feinde des edlen Din, Daulatna Mansura. Wir tun jedem einen Gefallen, wenn die Bomben auf euch knallen, euer System wird zerfallen, Daulatna Mansura. Der islamische Staat, eine Gabe von Allah, Abu Bakr Baghdadi, wir alle schwören ihm, den Treuer zu dem Staat, Daulatna Mansura. Ihr meint, ihr habt viel Kraft, Waffen und auch viel Macht, werdet trotzdem umgebracht, Daulatna Mansura. Weil ihr dient dem Scheitern, ohne Sinn und ohne Plan, keine Chance gegen unseren Dien, Daulatna Mansura. Der islamische Staat, eine Gabe von Allah, Abu Bakr Baghdadi, wir alle schwören ihm, den Treuer zu dem Staat, Daulatna Mansura. Der islamische Staat, eine Gabe von Allah, Abu Bakr Baghdadi, wir alle schwören ihm, den Treuer zu dem Staat, Daulatna Mansura.